WDR 5. Neugier genügt. Die Highlands in Louisville, Kentucky. Viktorianische Villen, bei deren Bau die Architekten ihrer Fantasie freien Lauf gelassen haben. Ausladende Erker, spitze Zinnen im Übermaß, gern noch mit Kaminen und Türmchen versehen. An der Außenwand der Bristol Bar ein Gemälde. Es stellt den Schriftsteller und Journalisten Hunter S. Thompson dar. Mit Schlapphut, Pilotensonnenbrille und Zigarettenspitze im Mundwinkel. Daneben in stilisierter Schrift Hunters Gonzoville. Drinnen an der Theke sitzt Ron Whitehead. Vor sich einen Bourbon. Native son Hunter S. Thompson, who grew up in the Highlands here, where you are. This was Hunter's stomping ground. Hier in den Highlands ist Hunter aufgewachsen. Das war sein Revier. Ron Whitehead macht seinem Namen alle Ehre. Seine Haare sind lang und weiß, ebenso sein Wallebart. Er ist Dichter, die poetische Stimme von Louisville. Und er war ein Freund und Bewunderer von Hunter S. Thompson. Das Wandgemälde hat er initiiert, nebst Inschrift. Gonzo nannte Thompson einen Schreibstil, den er Ende der 60er Jahre entwickelt hat, beeinflusst von Autoren des New Journalism wie Tom Wolfe und Truman Capote, die in ihren Werken Elemente der Reportage und der Literatur mischten. Der erste Gonzo-Text, erschienen im Jahr 1970 im Debattenblatt Scanlon's Monthly, hat das Kentucky Derby zum Thema. Ein hochkarätiges Galopprennen und gleichzeitig das soziale Ereignis in Louisville. Damals wie heute. The Kentucky Derby is decadent and depraved, birthed Gonzo journalism. Er nannte das Stück Das Kentucky Derby ist dekadent und verkommen. Was ist Gonzo-Journalismus? Im Grunde geht es darum, dass der Autor oder die Autorin Teil der Story ist. Hunter hat verstanden, dass Objektivität als Grundlage jeden wissenschaftlichen Denkens eine Lüge war und ist. Er sagte, sein Name sei so und so, aber nenn mich einfach Jimbo. Und er war hier, um so richtig einen drauf zu machen. Ich bin zu allem bereit, bei Gott, zu allem. Yeah, was trinken wir? Ich bestellte eine Margarita, aber davon wollte er nichts wissen. Nö, was zum Teufel soll das denn für ein Drink sein? Beim Kentucky Derby? Mit dir stimmt was nicht, Junge. Hey, gib ihm guten Whisky. Hör mal zu, ich kenne mich hier aus. In dieser Stadt darfst du nicht den Eindruck machen, du seist ein Schwuler. Sonst barbieren die dich in Sekundenschnelle. Sag mal, du siehst aus wie aus dem Pferdegeschäft, habe ich recht? Nein, sagte ich, bin Fotograf, Playboy. Er lachte. Mann, ich will verdammt sein. Wovon willst du denn Bilder machen? Von nackigten Pferden? There's no such thing. Quantum physics has proven it in the scientific world. Objektivität gibt es nicht, wie schon die Quantenphysik bewiesen hat. Wer die Fragen stellt, ob als Wissenschaftler oder als Journalist, beeinflusst die Antworten und damit das Ergebnis. Also hat Hunter sich gesagt, wenn ich eh Teil der Story bin, kann ich mich selbst gleich zur handelnden Figur machen. Naja, er ist dann selbst die Story geworden. Ich schüttelte den Kopf. Es wird Ärger geben, sagte ich. Ich habe den Auftrag, Fotos von dem Krawall zu machen. Von welchem Krawall? Ich zögerte und quirlte das Eis in meinem Drink. Auf der Rennbahn am Derbytag, die schwarzen Panther. Ich starrte ihn wieder an. Lesen Sie keine Zeitungen? Es sind nicht nur die Panther. Das FBI sagt, Busse voller weißer Verrückter kommen aus allen Teilen des Landes, um dann gemeinsam anzugreifen. Sie sind angezogen wie alle anderen. Jackets und Schlips und so. Die Bullen und die Nationalgarde haben 20.000 Mann in Alarmbereitschaft. Er saß einen Moment da, sah angeschlagen aus. Oh, Jesus. Haben die denn vor nichts mehr Respekt? Was in Gottes Namen geht in diesem Land vor? Wie kann man all dem nur entrinnen? Hunters Recherche in Louisville gerät zum Rundumschlag. Er stiftet Zwietracht, zettelt Raufereien an, nebelt die Pressetribüne der Rennbahn mit Pfefferspray ein und schildert die Reaktionen einer Südstaatenwelt, die gefangen ist in Konventionen und verunsichert vom Zeitgeist der 60er Jahre. The landed gentry, the old Louisville money, those were the same people. Hunter grew up Well, Hunter got into trouble. He was a juvenile delinquent. Als Jugendlicher hat Hunter Ärger gehabt. Er ist nach einer Spritztour wegen Sachbeschädigung und Trunkenheit verhaftet worden. Nicht nur er, auch seine Freunde. Er war so etwas wie der Anführer der Gruppe. Das war kurz vor dem Schulabschluss. Seine Freunde kamen vom Haken dank ihrer Väter. Aber Hunter wurde vor die Alternative, Gefängnis oder Militär gestellt. Er hat sich für die Luftwaffe in Florida entschieden und da als Sportreporter für die Zeitung des Stützpunktes geschrieben. Als er unehrenhaft entlassen wurde, sollen die Offiziere ihm beim Auszug applaudiert haben. So froh waren die, ihn loszuwerden. Er muss sie echt genervt haben. Mountain Girl hat gekocht. Knusprige Hühnerbrust in Fenchelsoße. Dazu gibt es Reis, Salat aus eigenem Anbau und einen trockenen Rotwein. Sie sitzt auf der Terrasse ihres Hauses bei Eugene in Oregon. Eine stattliche Dame, um die 60, mit lockigen grauen Haaren. Ihr gegenüber Ken Babs, klein, weißhaarig und hyperaktiv. Er hampelt herum, springt auf, läuft durch die Gegend. Hunter Thompson first was seen at a Hell's Angels party at Kesey's house in La Honda, California. Ich habe Hunter zum ersten Mal bei einer Party in Kesey's Haus gesehen. Kesey had invited the Hell's Angels out for a Kesey hatte die Hell's Angels eingeladen. A picnic, I believe. Zu einem Picknick, wenn ich mich recht erinnere. Ken Kesey ist der Autor des Bestsellers Einer flog über das Kuckucksnest. Anfang der 60er Jahre hatte er an Acid-Tests teilgenommen, mit denen der amerikanische Nachrichtendienst CIA den Nutzen des damals legalen Halluzinogens LSD für Verhöre erforschen ließ. Die Drogenerlebnisse gefallen Kesey so gut, dass er beginnt, LSD-Partys zu organisieren. Er schart eine Gruppe junger Aussteiger um sich, zu denen auch Mountain Girl und Ken Babs gehören. Sie nennen sich die Merry Pranksters, die fröhlichen Narren, und sind so etwas wie die ersten Hippies. So tell me, did you actually see Hunter Thompson there and talk to him and know who he was and everything? Sag mal, hast du damals mit Hunter geredet? Wusstest du überhaupt, wer er war? At that point we didn't know his name. He was so messed up, I don't think he could talk. Damals nicht. Er war so vollgedröhnt, er konnte kaum sprechen. He had a dog. Er hatte einen Hund dabei, die Leine ums Handgelenk gewickelt. Und er hatte eine Kette um den Hals, an der ihn ein Hell's Angel herumführte. Er trug einen Trenchcoat und Unterwäsche, mehr nicht. Er war barfuß, klapperdürr und sah total verrückt aus. Sommer 1966. Nach seinem Militärdienst zieht Hunter S. Thompson als freier Auslandskorrespondent durch Südamerika. Und er verdingt sich als Sportreporter bei einem Anzeigenblatt in Puerto Rico. Seine Erlebnisse bilden die Grundlage für den Roman The Rum Diary, der lange als verschollen galt und erst 1999 erscheint. Schon hier klingt das Thema an, das sich durch Hunters Werk zieht. Die Suche nach dem amerikanischen Traum, der Freiheit und dem persönlichen, nicht von der Gesellschaft definierten Glück. Zurück in den USA lässt er sich in San Francisco nieder, im Viertel Haight-Ashbury. San Francisco war in jenen Jahren die Hauptstadt der Welt. Und wir waren die neue Aristokratie. Hunter S. Thompson, Jahrzehnte später in Königreich der Angst. Das Buch ist eine Art Autobiografie. Es war, als lebten wir im Zauberreich. In meiner Bude auf einem Hügel oberhalb vom Golden Gate Park herrschte reges Leben und Treiben von Künstlern, Musikern, Schreibern, Wüstenbikern und Rock'n'Rollern, deren Namen schon bald in aller Munde sein sollten. Hunters Nachbarn sind die Musiker der Grateful Dead. Einen Block weiter leben Grace Slick, die Sängerin von Jefferson Airplane, Beatpoet Allen Ginsberg und der Schriftsteller Jack Kerouac. Hunter selbst ist längst ein gefeierter Autor. Sein Wälzer über die Rockerbande Hell's Angels ein Bestseller. Er erlaubt dem anständigen Amerika einen Blick in die Abgründe des eigenen Landes. In eine Parallelwelt mit eisernen Regeln, bizarren Ritualen und seltsamen Insignien. One pill makes you larger and one pill makes you small. And the ones that mother gives. that party went on for a couple of days. How about all the cops outside? And the cops, yeah, the cops sat out at the end of the driveway and waited for people to try to leave. Yeah, they grabbed everybody that left. It would shake them down. Mm-hmm. And who goes out and leaves? Die Party ging über ein paar Tage. Jeder wurde angehalten und gefilzt. Die Bullen standen am Ende der Auffahrt und haben jeden, der weg wollte, angehalten. Hunter Thompson on that fucking motorcycle. Und dann Hunter S. Thompson mit seinem verdammten Motorrad. Shit, the dog was running right alongside the motorcycle. Der ist weggefahren, um irgendwas zu kaufen, und er hatte seinen Hund im Schlepptau. Total irre. Die Bullen haben ihn nicht angehalten, weil er zu schnell war, sondern weil er diesen gottverdammten Hund hinter sich hergezogen hat. He was a very, you know, very lovable person. I liked him a lot. Hunter war ein liebenswerter Mensch. Ich mochte ihn sehr. Er war ein guter Kumpel und er hat immer Partei für die ehrlichen Menschen ergriffen, gegen die Arschlöcher. Und er hatte etwas Unschuldiges. Weil er Hunter war, war alles, was er sagte, provokativ. David Magassie sitzt auf der Terrasse seines Hauses in Berkeley. In den 1960er Jahren war die kleine Universitätsstadt an der Bucht von San Francisco die Keimzelle der amerikanischen Protestbewegung. Und Magassie als Verteidiger bei den St. Louis Cardinals ein Football-Profi. Bis er eine Petition gegen den Vietnamkrieg unterschrieb. Ein Sakrileg in der stockkonservativen National Football League. 1969 beendet Magassie seine Karriere und zieht in den Skiort Aspen in Colorado. Auch Hunter S. Thompson hat sich dort niedergelassen, auf der Owl Farm im Bergdorf Woody Creek. Das Zauberreich Haight-Ashbury ist längst untergegangen, seine Bewohner in alle Winde verstreut. Desillusion macht sich breit, nachdem Hoffnungsträger eines anderen Amerikas wie Martin Luther King und Robert Kennedy Attentaten zum Opfer gefallen sind. Aspen war damals noch ein idyllisches Dorf. Es wurde erst später ausgebaut. Eine Menge junger Leute waren aus San Francisco oder Los Angeles hergekommen, weil sie das Leben in der Großstadt satt hatten. Und die trafen auf Rancher und die alten, konservativen Geschäftsleute. Die Geschäftsleute wollen den Tourismus ankurbeln. Aus vielen kleinen Skigebieten soll ein großes werden. Dagegen regt sich Widerstand. Hunter S. Thompson setzt sich an die Spitze der Bewegung. Er rasiert sich das ohnehin schüttere Haar ab, trägt schwarze Uniform und kandidiert als Karikatur eines knallharten Cops für den Posten des Sheriffs. Seine Partei nennt er Freak Power. Sein Programm umfasst die Prügelstrafe für unehrliche Drogendealer, die Umbenennung von Aspen in Fat City, um potenzielle Investoren abzuschrecken, und den Aufbau einer öffentlichen Fahrradflotte, die von der Polizei gewartet wird. Flankiert wird der Wahlkampf durch eine Artikelserie im Rolling Stone. Das Blatt war 1967 in San Francisco als reine Musikzeitschrift gegründet worden, hatte sein Themenspektrum aber längst um Politik erweitert. Hunter streut in seinen Artikeln Gerüchte, das FBI lasse ihn überwachen, und schreibt den Waffenfund in einem Auto zum Mordanschlag hoch. Gonzo-Journalismus eben. Als seine Niederlage feststand, gingen wir essen. Hunter war kein bisschen geknickt, aber ich war am Boden zerstört. Ich hatte so hart gearbeitet und dann das. Hunter kam zu mir und sagte, nimm's nicht zu schwer, Dave. Und er hatte recht. Die ganze Sache war mehr Theater als alles andere. Hunter, der sein Stück aufführt. Live in Aspen. Live at Aspen. One day Hunter showed up. Eines Tages stand Hunter vor meiner Haustür. Er kam aus Las Vegas, wo er für das Life Magazine über ein Autorennen berichten sollte. David Felton, kantiges Gesicht, schwarze Hornbrille. Er sitzt im Konferenzraum des Medienunternehmens Viacom am Broadway in New York. In den 60ern und 70ern war Felton Redakteur beim Rolling Stone. Er stand also vor meiner Tür und sagt, ich habe da was Neues, ich will, dass du dir das anhörst. Und er las mir die ersten 6 Seiten von Fear and Loathing in Las Vegas vor. Das war ein Experiment, an dem hat er sich mit seinem Freund und Anwalt Oscar Acosta versucht. Die beiden sind in Las Vegas rumgerannt, wie irre, haben Chaos gemacht und alles aufgenommen. Daraus haben sie dann die Story kreiert. We were somewhere around Barstow, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. Angst und Schrecken in Las Vegas erscheint 1971 als Serie im Rolling Stone, ein Jahr später als Buch und wird 1998 verfilmt, mit Johnny Depp, einem engen Freund von Hunter S. Thompson, in der Hauptrolle. Die Story ist ein Sprache gewordener LSD-Trip. Die Grenzen zwischen Realität und Fiktion sind verwischt. Die Handlung ist lose, sprunghaft, wirr. Einziger roter Faden: zwei Männer suchen den amerikanischen Traum. Oder den Hippie-Traum von einem anderen, besseren Land. Was für Hunter S. Thompson ein und dasselbe ist. Diese Drogengeschichten, sie passten in die Zeit. Ich weiß nicht, ob ich gleich gesehen habe, dass dieses Buch die Geschichte des Journalismus verändern würde, was es ja getan hat. Aber ich war von Anfang an fasziniert, auch von Hunter selbst. Er war groß und voller Energie. Er trug Shorts und Sonnenbrille. Er hatte eine starke körperliche, fast schon animalische Ausstrahlung. San Francisco, Mitte der 60er, war ein besonderer Ort und eine besondere Zeit. Keine Erklärung, keine Collage aus Worten und Musik und Erinnerung kann das Wissen ersetzen, es miterlebt zu haben. Wahnsinn in jede Himmelsrichtung, zu jeder Stunde. Es herrschte dieses universelle Gefühl, alles, was wir taten, sei richtig. Kein Zweifel, wir würden gewinnen. Und das, glaube ich, war der Haken. Dieses Gefühl, der Sieg über die Kräfte des Alten und Bösen, sei unausweichlich. Nicht auf militante Weise, das hatten wir nicht nötig. Unsere Energien würden sich ganz einfach durchsetzen. Wir ritten auf dem Kamm einer hohen, wunderschönen Welle und jetzt, 5 Jahre später, kannst du auf einen steilen Hügel in Las Vegas klettern und nach Westen blicken. Und wenn du die richtigen Augen hast, erkennst du die Stelle, wo die Welle schließlich brach und zurückrollte. Hunter war ein Kavalier aus dem Süden, aber auch ein verrücktes Genie. Und er ist einer der brillantesten Autoren, die Amerika je hatte. Meinen Studenten, ich unterrichte Literatur an der Universität von Louisville, sage ich immer wieder, lest ihn. Ihr bewundert ihn, ihr bewundert seinen Lebensstil. Klar, er ist eine faszinierende Figur, sehr charismatisch, aber lest seine Bücher. Ron Whitehead lehnt sich in der Bristol Bar in Louisville, Kentucky, zurück. Nicht nur für ihn ist Angst und Schrecken in Las Vegas, dieser burleske Abgesang auf die Hippie-Bewegung, Hunters Meisterwerk. Für Thompson war das Buch Fluch und Segen. Es etablierte ihn als Popstar unter Amerikas Schreibern, als gefragten Kolumnisten, Dozenten und Talkshow-Gast. Aber in keinem der 3 Bücher und 8 Anthologien, die folgen sollten, reicht Hunter S. Thompson mehr an die Brillanz und gesellschaftliche Relevanz der frühen 70er Jahre heran. Als er sich am 20. Februar 2005 auf der Owl Farm eine Kugel in den Kopf schießt, ist er ein schwerkranker Mann, mit Kreislauf und Herzproblem, nach einer Hüftoperation nahezu bewegungsunfähig. In seinem Abschiedsbrief schreibt er: Keine Spiele mehr und keine Bomben. 67, das sind 17 Jahre nach 50. 17 mehr, als ich brauchte oder wollte. Entspann dich, es wird nicht wehtun. 6 Monate später wird seine Asche im Rahmen einer Trauerfeier im Beisein seiner Freunde in den Himmel geschossen. Aus einem eigens konstruierten, 50 Meter hohen Monument mit einer Kanone darin. Dann erklingt sein Lieblingslied. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy, and there is no place I'm going to.

Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.